Lilo. Vor kurzem ist eine Dokumentation von Raik Anders im Netz aufgetaucht. Dabei geht es um Hasskommentare, Trolls und deren Einfluss auf den öffentlichen Diskurs. Das Ganze trägt den klangvollen Namen Lösch dich, so organisiert ist der Hass im Netz. Und ist in etwa so aufgezogen wie eine 40-minütige Folge Galileo Mystery, in der Raik und sein Elite-Team dem Bösen auf der Spur sind. Da das Material im Original wohl recht schnell von YouTube verschwindet, werde ich mich hier damit zurückhalten, unbearbeitete Ausschnitte zu zeigen. Folgender Screenshot weist aber dennoch recht deutlich darauf hin, was hier schiefgelaufen ist. Also erstmal wird der unschuldige Pepe wieder in etwas gegen seinen Willen hineingezogen. Dann sieht man hier auf der rechten Seite rechte Akteure, die sich teilweise im Internet organisieren, gezielt Fake-Accounts erstellen, um Videos und Kommentare runter- oder hochzuvoten und so den politischen Infokrieg für sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite sieht man Imp und Dorian. Ernsthaft, da ist eine Verbindung gezogen zwischen Martin Sellner und Imp. Wüsste gerne, auf welcher Ebene die beiden irgendwie connected sind. Diese Map ist im Intro der Dokumentation zu sehen und veranschaulicht, was im Laufe der Reportage immer deutlicher wird. Hier werden einfach verschiedene Teile des Internets zusammen in einen Sack gepackt, mit den Begriffen Troll, Hater und Rechts gelabelt und als das Böse stigmatisiert. Differenziertheit, Fehlanzeige. Ausgewogene Betrachtungsweise, Fehlanzeige. Diese Herangehensweise gipfelt in einem Interview mit meinen beiden Lieblingsübermenschen, Imp und Dorian, die wie folgt vorgestellt werden. Selbsternannte Übermenschen. Sie inszenieren sich als Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Menschen mit anderen Ansichten sollen sich bitte löschen. Dorian und Imp ärgern sich außerdem, dass man in Deutschland nicht den Holocaust leugnen darf. Ich weiß aber nichts, wo ich nicht selber dabei war, dass das 100% passiert ist. Dorian fällt auch mal auf durch T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufschrift oder Konzentrationslager-Punchline. Hakenkreuz-T-Shirt. Beleidigungen gegen Frauen, Schwule, Andersdenkende. Ziemlich viel Scheiß, der da zusammenkommt. Wow. Framing-Arbeit vom Feinsten. Das Ganze natürlich garniert mit ein paar eingespielten Beleidigungen. Damit beim durchschnittlichen Zuschauer bloß nicht der Eindruck entstehen könnte, dass die zwei eigentlich nur einen relativ eigenen Humor haben, aber politisch gar nicht so weit von den Produzenten dieser Dokumentation entfernt sind. Imp hat es mit einer Äußerung ganz gut beschrieben. Das hat eine seltsame Art von Nischenhumor, das kann man glaube ich schwer erklären, aber... Raik ist mit seinem Diffamierungsfeldzug allerdings noch nicht fertig und fasst das Interview wie folgt zusammen. Zwei Trolle, die von ihren Computern aus Leute beleidigen und nerven. Und folgsame Anhänger, die ihnen hinterhertrotten und massenweise Hass verbreiten. Nazi-Symbolik, Sprüche klopfen am Rande der Volksverhetzung. Auffällig bleibt, dass sie mit ihrem total lustigen Holocaust-Humor durchaus bei rechtsextremen Punkten. Online lässt man sich für sowas als digitaler Freiheitskämpfer bejubeln. Bei kritischer Nachfrage ist aber auf einmal alles nur Spaß. Bei seiner Zuschaustellung lässt er einfach mal 100% weg, dass die zwei auch legitime, inhaltliche Kritik in ihrem Lösch-Dich-Format bringen. Ich meine, Raik, hast du dir deine Dokumentation angeguckt und gedacht, okay, die zwei habe ich echt fair dargestellt. Hier werden zum einen flapsige Fragen gestellt und zum anderen offensichtlich die Antworten zurechtgeschnitten. Was ist das? Wollt ihr die Welt verbessern, oder? Gibt ja auch, denke ich mal, gute Gründe, Leute zu hassen. Ernsthaft, hätte Dorian das hier eventuell noch weiter ausgeführt und nachvollziehbare Beispiele genannt? Naja, lieber vorher wegschneiden, damit es besser ins Narrativ passt. Wieso werden Äußerungen so krass aus dem Kontext gerissen? Von der investigativen Aufklärungsarbeit, welche die Dokumentation propagiert, ist hier zumindest ziemlich wenig zu sehen. Die Schnittarbeit und die daraus entstehende Verfälschung von Aussagen hat schon fast etwas von YouTube-Kacke-Videos. Muslime sind alle Muslime. Eiskalt, wahnsinnig gestörte Psychopathen. Damit wird in meinen Augen dafür gesorgt, dass dein journalistischer Ethos berechtigt in Frage gestellt werden kann. Der neutrale Berichterstattung sieht anders aus. Von einer Produktion, die mangelnde Gesprächskultur und das Fehlen von sachgerechter Auseinandersetzung anprangert, erwarte ich deutlich mehr. Was ist die Faszination daran, dass man zusammenkommt und gemeinschaftlich Dinge scheiße findet? Woher kommt das? Da gibt es Forschung, dass es tatsächlich Langeweile ist. Die Leute haben nichts anderes zu tun. Und es gibt ein anderes sehr wichtiges Grundbedürfnis von Menschen, nämlich gesehen zu werden oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Man muss immer davon ausgehen, dass jeder, der hatet, Trolle oder organisierte Leute, was auch immer, dass die denken, wenn ich den niedermache, dann ist das voll gut. Raik, ich will nur mal kurz nachfragen, ob dir auffällt, dass man genau diese Frage und Antwort auf dich und dein Team beziehen könnte. Hashtag Doppelstandard. Bei ihm wird aus dem Kampf um Aufmerksamkeit ein Geschäft. Und in diesem geht es vor allem ums Geld und weniger um Wahrheit. Raik, ich will nur mal kurz nachfragen, ob dir auffällt, dass du diesen Kampf um Aufmerksamkeit selbst mit unlauteren Mitteln kämpfst, statt ihm mit sachlicher Aufgeklärtheit entgegenzutreten. Hashtag Doppelstandard. Der Troll, die vulgäre Analyse, hat eine besonders aktive Community. Sie posten hier Beutelings und sprechen von Frischfleisch. Ja, die Sprache auf dem Discord ist tatsächlich ein relativ eigener Jargon, den man echt nicht abfeiert. Warte mal. Zeig doch mal den Discord-Ausschnitt. Zoom rein. Zoom mal noch ein bisschen mehr rein. Dieser Pixelhaufen da. Das bin ich! Okay, ich habe es offiziell in ein Video von Raik Anders geschafft. Kann ich den Punkt also auch von meiner To-Do-Liste abhaken. Aber gut, weiter im Programm. Was folgt ist ein Beitrag über den politischen Einfluss und die möglichen Gefahren von organisierten Fake-Accounts auf zum Beispiel Discord-Servern und so weiter. Den Teil finde ich eigentlich ganz okay, auch weil er mir tendenziell zu pathetisch ist. Das Ganze endet mit einem Experiment, in dem das Team von Raik einen sogenannten Love Troll starten möchte und ein Video von Tarik Tesfu positiv pushen will. Das Ganze geht gehörig nach hinten los und endet damit, dass Tariks Social Media Kanäle gelöscht werden. Blöd gelaufen für Tarik, also jetzt mal unironisch. Die Bezeichnung Love Troll zeigt hierbei allerdings abermals deutlich, dass man klare Kategorien formt. Gut gegen Böse, links gegen rechts, ehrlich gegen Troll, Liebe gegen Hass. Raiks Fazit dazu ist unter anderem: Meines Erachtens nach ist es jetzt nicht so richtig, dass man jetzt die Leute so einzeln raussucht und sagt, guck mal hier, das ist ja das Schwein oder so. Raik, ich will nur kurz mal nachfragen, ob dir auffällt, dass etwa 40% deiner Dokumentation ein oberflächliches Fingerzeigen auf Imp, Dorian, DVA oder halt auch Martin Sellner war. Eigentlich hätte ich hier fast einen Windows Shutdown Sound eingespielt, aber den hebe ich mir dann doch eher für folgende Aussage von dir auf, bei der du sagst, was gegen Hass und Trolle wohl helfen könnte. Eigene Fehler eingestehen, Kritik zulassen, Kritik zulassen, Kritik zulassen, Kritik zulassen, Kritik zulassen, Kritik. Okay, sorry, konnte ich mir nicht verkneifen, weil du genau in deiner Doku gegenteilig handelst und die valide Kritik ausblendest und von den gleichen Akteuren ausschließlich Beleidigungen präsentierst. Als hätten sie nichts anderes zu bieten. Aber okay, ich fange an, mich hier zu wiederholen. Als Anhängsel wird einem Anwalt noch ein Schlummo-Video gezeigt und der soll ein Strafmaß dazu ansetzen. Vielleicht um ihn Angst zu machen oder andere Täter abzuschrecken oder dem Zuschauer deutlich zu machen, dass da einiges Strafbares vor sich geht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Was dabei zusätzlich negativ auffällt, ist, dass Schlomos Discord-Server in der Doku mit zusammengeschnittenen Screenshots dargestellt wird. Der gezeigte Nachrichtenverlauf existiert so nicht. Die Nachrichten zur Nationalhymne waren schnell ausfindig zu machen, das gezeigte Pepe-Meme allerdings nirgends zu sehen. Außerdem konnte ich auf dem Discord keinen Link zum Video der besorgten Bürgerin finden, welcher mit einem Frischfleisch-Kommentar versehen wurde. Ohne diesen Kommentar finde ich den Link allerdings. Hier findet eine manipulative Verzerrung statt, bei der man sich fragt, warum man zu solchen Mitteln greift, wenn man eigentlich der Wahrheit auf der Spur sein sollte und nicht einfach jemanden anschwärzen möchte. Die teils zweifelsfrei gute Recherchearbeit verliert im Gesamtbild leider an Glanz, da in der Dokumentation pauschalisierte Feindbilder gemalt werden, gegen die man sich selbst als Superhelden im Kampf für Gerechtigkeit inszeniert. Das Projekt in zwei Dokus zu unterteilen, wäre definitiv angebracht gewesen. So kann ich dem Ganzen leider nicht viel abgewinnen. Wer vorgibt, für die Wahrheit und gerechte Auseinandersetzung einzutreten, sollte nicht verzweifelt versuchen, vermeintliche Gegner in eine Ecke zu drängen, in die sie nicht gehören. So, genug Dorian und Imke White-Knighted. Schaut euch die Doku an, um euch euer eigenes Bild zu machen. Lasst euch nicht missrepräsentieren oder hinters Licht führen und bleibt logisch. Videoende und wieder mal Zeit für Patreon-Shoutouts. nur dazugekommen sind Michael Bakunin und Dröhl. Vielen Dank an euch beide für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder auf Discord. Kameramann-Intervention zur Kameramann-Intervention. Im letzten Video habe ich erwähnt, in Raik Anders Löschlicht-Doku würde ein Screenshot aus Schlomos Discord manipuliert worden sein. Das trifft nach meinem aktuellen Kenntnisstand zwar immer noch zu, allerdings habe ich jetzt Informationen erhalten, die mich dazu bringen, einige Einschränkungen dazu machen zu müssen. Ich habe ein Discord-Chatlog zugespielt bekommen, in dem zu erkennen ist, dass der Frischfleisch-Post sich tatsächlich unter den Nationalhymnen-Nachrichten befunden hat. Zur Untermalung meiner Ausführungen habe ich Bildmaterial verwendet, welches mir zugeschickt wurde. Auf diesem Bild wird der Kommentar als Fake-Kommentar bezeichnet. Diese Darstellung ist falsch und dafür entschuldige ich mich. Ich hoffe, ich konnte meinen vermittelten Eindruck von der Manipulation hiermit gerade rücken. Sich Fehler eingestehen und auf Kritik eingehen, ist auf jeden Fall wichtiger als ein Narrativ zu pushen. Und wenn sich weitere Sachen ergeben, nehme ich dazu auch gerne Stellung. Also, nicht alles für bare Münze nehmen, was euch präsentiert wird, und bleibt im Bild.